denken ganz weit weg. Du bist unnahbar für die Welt in deinem Kampf. Verschwommenes Glas, kaltes Porzellan. Voll Angst und Zorn, verwirrte Gedanken ganz weit weg. Darauf, dass in deinem Herz wieder Sterne hängen, dunkelblau wie früher. Und ich warte darauf, dass in deinem Herz wieder Sterne hängen, dunkelblau wie früher. Dass in deinem Herz wieder Sterne hängen, dunkelblau wie früher.